1. Dank dem Herrn und ruft seinen Namen, verkündet sein Taten unter den Wolken, damit all von seinem Werken erfahren. 2. Singt im Loblieder und preist in MIT Music, sprecht voller Ehrfurcht über all sein wunderbaren Werk. 3. Seid stolz auf seinen heiligen Namen, all die den Herrn aufrichtig suchen, sollen sich von Herzen freuen. 4. Strebt nach dem Herrn und seiner Kraft, such beständig sein Gegenwart und sein Angesicht. 5. Erinnert you can die Wunder, die Vollbracht hat, und sein Zeichen und die gerechten Erteil, die verkündet hat. 6. Nach kommen seines Dieners Abraham und Son Jacobs, die zu seinen Auserwählten gemacht hat. 7. Ist der Herr, unser Gott, dessen Autorität und Erteil sprach über die gesamte Erde ergehen. 8. Behalt jüigen seinem Bund fest und gedenkt des Worts, das für tausend Generationen verbindlich festgelegt hat. 9. Es handelt sich den Bund, den ursprünglich mit Abraham schloss, und den Eid, den Isaac gab. 10. Dein Bund bestätigte für Jacob als Fest Gesetz und für Israel als ein ewig gültig Verpflichtung. 11. Debi Spratche, dir will ich das Land Kanan verlehen, damit es als eure Rechtmessages erbe in euren Besitz ubeget. 12. Damals waren es nur ein Geringe Anzahl von Menschen, ein klein Grupp, die als Fremde in diesem Land lebte. 13. Sie wanderten von einem Volksam anderen und zogen von einem Königreich zur nächsten Nation. 14. Erlaubt jedoch niemandem, Sie zu unterdrücken, und why sogar Konige am Iretwillen strengs urecht. 15. Awanti Sie darver, sein gesalbten anzutasten oder seinen profiten igendein lead zu zufugen. 16. Als ein Hungersnot über das Land bracht und die gesamte Versorgung mit brought unterbrach. 17. Hatte bereits einen Mann voris geschickt, Joseph, der Zuvor als Sklave verkauft worden war. 18. Man hat sein Fass in Fesseln gelegt und seinen Hals in schwer Eisenring geswankt. 19. Dies dauerten, bis sich sein Vorhersage erfüllten das Wort des Herrn sein Unschuld und Integrität bewies. 20. Schließlich sandt der König einen Befehl aus, in zu befreien, der Herrscher über die Völker ließ in frei. 21. Ernannte in zum Herrn über seinen Palast und zum bevelmächtigten Herrscher über seinen gesamten Besitz. 22. Joseph sollte die Fürsten nach seinem Beleiben anleiten und den Altesten des Lands Weisheit vermitteln. 23. Daraufhin kam Israel nach Ägypten und Jacob lebte als Fremder im Land Hams. 24. Gott machte sein Volk dort überaus fruchtbar, so dass es schließlich zahlreicher und starker werden als ihr Unterdrücker. 25. Beinflusst die Gesinnung der Ägypter, so dass Sie sein Volk zu hassen begannen und sein Diener hinterlistig behandelten. 26. In dieser Situation sandte seinen Diener Mo Soyaren, den für dies aufgebaut hat. 27. Durch Sie vollbrachte sein angekündigten Wunder und zeigte sein Zeichen im Land Hams. 28. Sandt die Finsternis über das Land, doch die Ägypter widersetzten sich denek seinen Anweisungen. 29. Verwandelt ihr Gewasser in Blut, was zur Folge hat, das Alfische darin starben. 30. Das Land wird von einer Plage aus Froschen überflutet, die sogar in die privaten Gemacher der Könige eindrängen. 31. Auf seinen Befehl hin erschienen Schwarm von Ungeziefer und Stechmucken in ihrem gesamten Territorium. 32. Statt des Notigen Regen Santa ihnen schweren Hagel und Lies Blitz über Gesamtes Land niedergehen. 33. Erstort ihr Weinstock und Feigenbaum und Zerbrach die Baum in ihrer gesamten Region. 34. Auf sein Wort hin erschienen unzahlige Huschrecken und ander fressende Insekten in gewaltiger Zahl. 35. Dies wird certain die gesamte Vegetation des Lands und vernichteten den gesamten Ertrag ihrer Felder. 36. Schließlich totet all Erstgeborenen in ihrem Land, die den Stolz und die Kraft ihrer Familien darstellten. 37. Verte sein Volk mit Silber und Gold aus Ägypten heraus, und unter all seinen Stammen gab es niemanden, der schwach. War. 38. Die Ägypter waren über ihren Aussager leichtet, die Sie in groß Furcht vor den Israeliten geraten waren. 39, breitet ein Wulk als Schützen decke US und ließ nachts ein Feuer lüchten, ihnen den Weg zu erhellen. 40, als SIE Narang forderten, ließ Wachtun kommen und sattigte SIE MIT Brot, das direkt vom Himmel kam. 41, auf nicht den Felsen, so das Wasser herströmt und wie ein Fluss durch die Trocken Wust floss. 42, den Verinit sichen sein Heiligs versprechen und seinen Diener Abraham. 43, so furti sein Vogue MIT Grosser Freud und sein Orzewulten unter Jubelrufen in die Freiheit. 44, gab ihnen die Gebiet andere Volker, so das SIE den Ertrag Fremder arbeit one Muhe in Besitz nahmen. 45, dies Gesche zu dem Zweck, das SIE sein Gesetz bewähren und sein Anweisungen true befolgen sollten. Preis den Herrn!